Eine alte Hummel soll, anstatt sich rumzutreiben, bei so einem Sauwetter zu Hause bleiben. Da bringen es auch die 8 Beine dieser Sorte nicht. Sie wird von einer Böe erfasst, an Orgis Türe angepicht. Der schleppt gerade einen Kübel Wäsche zu der Leine, gewaschene versteht sich, und es zittern ihm die Beine. Mit aller Kraft stemmt er sich gegen den Orkan. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das gut gehen kann. Ist sowas möglich, dass ein Haus komplett so auf der Kippe steht und doch noch hält und nicht kaputt, total kopeister geht? Mühsam erklimmt der Kater seines Wohnzimmers anderes Ende. Was sind dagegen schon die Eiger Nordwand oder sonst Gewände? Das Goldfischglas mit Fritz darin konnte er zum Glück noch retten. So weit, so gut. Es wäre ja alles gut, wenn nicht die Kakerlaken was in petto hätten. Hat der Sturm ein wenig nachgelassen, hat Oggi alles festgenagelt. Jetzt sollen die Elemente ruhig toben, egal ob's stürmt, ob's schneit, ob's hagelt. Dass ihm dasselbe widerfuhr von den 3 bösen Miesen, hat für den Kater sich Gottlob als äußerst vorteilhaft erwiesen. Denn als die Winde nun das Haus ergreifen und einen Kilometer weit wegschmeißen, hätt's wegen Turbulenzen sowieso Fasten Your Seatbelts geheißen. Bedauerlicherweise hängt das Haus verkehrt rum in dem Baum. Na, vorteilhaft ist das bei Licht besehen für Kater Oggi kaum. Erkundungsgänge rund ums Haus streicht man in dieser Lage lieber. Die Kakerlaken denken höchstwahrscheinlich ebenso darüber. Und davon abgesehen gefällt es ihnen so, wie es ist, recht gut, weil man den Kater piesacken und quälen kann und der einem nichts tut. Und wenn die Welt auch Kopf steht, darauf kann er nicht verzichten. Einmal am Tag muss Körperpflege er verrichten. Er hangelt stöpselnd mühsam sich durch bis zur Wanne. Von wegen, nix der Körperpflege. Das Unternehmen endet in der Panne. Da Wasser nun mal nicht den Berg rauf fließen kann, kommt Oggi nicht mit dem Gesäß, geschweige denn mit seinem Antlitz ran. Das schließt Bekanntschaft gleich darauf mit einer Wand, die dem Auspendeln mit der Wanne leider im Wege stand. Hängt denn das ständige Wechseln der Programme auch mit dem Kopfstand seines Apparats zusammen? schon eher mit dem Spielen an der Fernbedienung, zu dem die drei sich über ihm versammelt haben. Das kommt davon, wenn man aus Schadenfreude und vor allem so laut lacht. Kaum aber ist Joey durch Oggy Unbill widerfahren, hat er, um sich zu rächen, sich schon was Hübsches ausgedacht. Wenn die Hanteln hier auf Oggy niedersausen, ist es für immer aus mit Scherz, Ulk, Rumalbern und dummen Flausen. Das ist die Türe, die im Leben immer wieder klemmt. Oggy bleibt nichts als stumm zu salutieren. Da packt ein Wirbelsturm das Haus und wirbelt's vehement zurück, wo's hingehört. Den Kater packt ein Schüttelfrost und das kommt nicht vom Frieren. Klingelt's. Und draußen steht der dicke Hund, denn Oggys Haus steht jetzt genau auf seiner großen Zehe. Oh, das ist sicher schmerzhaft, sagt der Kater. Na, Gott sei Dank nimmst du ja mit Humor es, wie ich sehe. Das hätte er besser nicht gesagt, gar keine Frage. Denn nun verbringt den Rest des Tages er in Seitenlage. Hobby. Ein Grillfest starten die zwei Vettern heute in Oggys Garten. Der Herr Gevatter ist ganz aufgeregt und kann es kaum erwarten. Er läuft mit seinem bunten Drachen hin und her. Der aber will nicht fliegen, denn die Luft, sie ist von Winden leer. Ganz in der Nähe spielen die Kakerlaken. Sie haben dafür, so wie der Angler seinen Fisch am Haken, an einer langen Schnur einen kleinen lila Ball. Just über diesen kleinen Ball an langer Schnur kommt Vetter Jack zu Fall. Der Herr Gevatter gibt, wir wissen's ja, so schnell nicht auf. Und so beschleunigt er als Nächstes erstmal seinen Lauf. Der Drachen steigt nicht. Jack hat Seitenstechen, ihm tut alles weh. Da hat der Herr Grilleur mit seinem Blasebalg die rettende Idee. Kaum hat es paar Mal pff gemacht, entschwebt. Wer hätte das gedacht in dieses Juni-Mittagshimmelsbläue? Oggy erschrickt, wenn ich das mit dem Blasebalg bloß nicht bereue. Ein solches nicht alltägliches Spektakel auch genießen, muss nach der Bratwurst doch zumindest ein Gläschen Limonade fließen. Der Herr Gevatter sich mit Pusten in der Schwebe hält, bis er mit seinem Drachen voller Löcher auf die verkohlten Würstchen fällt. Das Publikum laut lachend applaudiert und darf dann mitspielen, was es weit weniger amüsiert. Vetter schreit, als er vom hohen Himmel fällt. Oggy von 1 bis 8 die frischen Würste zählt. Die sollen ihm, mag sie der Teufel holen, ein zweites Mal nicht mehr verkohlen. Wie heißt es doch. Da, wo kein Kläger, ist kein Richter. Und so verschwindet Jackie in dem Trichter und kommt als grüne Wurst gleich darauf unten raus. Oggi, der für die Grünen sehr viel übrig hat, macht das nichts aus. Der Hühnerhabicht ist in der Siedlung sehr beliebt. Er ist auf Engerlinge umgestiegen, weil es hier keine Hühner gibt. Himmel, wie kannst du mich denn so erschrecken? Oggi bleibt nichts, als Jack die Zunge rauszublecken. Der ist wegen der Hilfestellung mit dem Blasebalg noch immer sauer. Na sei es drum, Oggi trägt deshalb bestimmt nicht Trauer. Wisst ihr jedoch, was hinter seinem Rücken da passiert? Er wäre, na sagen wir, zumindest alarmiert. Auf Bobbys großer Schnauze muss er ausgerechnet landen. Als Zuneigungsbeweis des Katers hat der das nicht verstanden. Ein Tritt ins Hinterteil, schon ist er weggeflogen. Nur hat das Gummiseil ihn leider gleich zurückgezogen. Es folgt ein zweiter Tritt. Und dass es diesmal besser klappt und er nicht wiederkommt, hat Bob das Seil gekappt. Es kommt der Flugverkehr trotzdem nicht zum Erliegen. Da fragt man sich doch langsam, Kater, wollt ihr ewig fliegen? Willi fliegt vom Nest, die Eier auf den Grill und Spiegelei zum Frühstück ist genau das, was der Vetter will. Oh nein, wenn der jetzt zu sich kommt und mich nochmal entführt und wenn die Eier er entdeckt, ob er dann die Verwandtschaft spürt? Die drei, die wieder mal zu laut gelacht, die haben Jack auf eine blendende Idee gebracht. Das in der Mikrowelle aufgewärmte Spiegelei wird schon mit einem Rülps begrüßt. Ei, ei, ei, ei, ei. Der Habichtsvater, noch ohne Gefieder, erkennt sich so direkt nicht in dem Nachwuchs wieder. Na, welche Nase nehmen wir denn heute? Ich will nicht Oggi heißen, wenn sich da nicht was bewegt hat, Leute. Das wird ja immer schöner. Seit wann kann ein Handschuh laufen? Da will mich einer doch für dumm verkaufen. Zum Glück habe ich ja meinen Roller griffbereit. Wer auch in diesem Handschuh steckt, er kommt nicht weit. Da er sich nach dem fetten Essen gestern Abend unwohl fühlt, der dicke Hund sehr früh am Morgen schon eine Runde Boccia spielt. Schwupp! Fliegt die Nase von Joey geschmissen und außerdem wird Bob auch noch ins Hinterteil gebissen. Die Kakerlaken gehen, der Handschuh bleibt zurück. Daraus erwächst für Oggi neues Missgeschick. Bob missversteht die Sache mit dem Handschuh gründlich und glaubt, der Kater will sich duellieren. Na bitteschön, von mir aus stündlich. Thank you. dicke Hund wollte nichts wissen von Pistolen. Er hat auf Boxhandschuhen bestanden. Drum musste Oggi rasch den Herrn Gevatter holen, für den die roten Handschuhe sich sofort mit Oggis Sieg verbanden. Er sieht, nur leider bleibt das seine eigene Vision, Oggi als Star und Champion im Boxring schon. Oggi sieht etwas anderes, wie Bob ihn niederdrückt. Er schreit und plärrt und ist vor Angst schon, wenn er daran denkt, verrückt. Schon beim Plakatekleben freut sich Bob darauf, den Gegner schön zu malträtieren. Für Oggi heißt es, wenn er überleben will, trainieren. Immer zu trainieren. Oggi kann sich noch so bemühen. Es endet immer in Verzweiflung und mit Tränen. Der dicke Hund dagegen, ganz relaxed, kann sich des Sieges sicher wähnen. Interesse bestenfalls erweckt, in ihm der neueste Boxhandschuh-Prospekt. Ja, ja, der böse Köter hat gut lachen. Was soll nur Oggi und der Herr Gevatter machen? Da schickt der mexikanische Katzengott der Hutzliputz zwei Möbelpacker, Haribert und Lutz. Ein Anruf auf dem Handy, bisschen klimpern mit dem Geld. Schon sind die Muskelprotze für den Oggi zum Training eingestellt. Ach, Unsinn. Nein, das Ganze ist für Bobby inszeniert, der hinter seiner Hecke hockt und spioniert. Hatte sich ja der Verdacht verdichtet, Oggi hätte die Möbelpacker so erbärmlich zugerichtet. So glaubte er, ihm sei verschärftes Training nur geblieben, um doch zu siegen. Und er hat es übertrieben. Zwei Tage und zwei Nächte ununterbrochen am Gerät. Er ist so müde. Hätte der Wecker nicht geklingelt, er käme höchstwahrscheinlich zu dem Wettkampf noch zu spät. Oggis Boxdebüt und seinem legendären Sieg sind aufgetürmt hier zu bewundern die Symbole. Die roten Handschuhe und nicht zu übersehen ein Haufen Scheine, jede Menge Kohle. Für Haribert und Lutz heißt das, dass hier etwas zu holen ist, was Oggi überm Scheinezählen ganz vergisst. Von Jack auf beide Muskelprotze aufmerksam gemacht, macht Oggi in Verlegenheit. Er ziert sich und er lacht. Nimmt dann das Portemonnaie, ein Missgriff, ein fataler, und offeriert dem Duo hilflos grinsend einen Taler. Bob sieht die beiden mit dem Geld wegfahren. Er kombiniert Erpressung. Und das heißt, die Kater haben ihn vorgeführt. Nun kommt die Strafe für arge Hinterlist. Der Dicke wird den Katern zeigen, wer hier der Champion ist.